Ich weiß, du brauchst es, ich weiß, du willst es, und darum kriegst du es. Du kämpfst darum, kommst nicht drum auf es hin, denkst dann, ich bin so unglaublich ungeschickt. Doch der Gedanke ist verrückt, dein Hund rennt an dir vorbei, fängt deinen Ball, der sein Alter wirft, und dann trifft dich der Schall, der Wind herbeiführt. Stehst du auf, bist gesund, bist du noch lange nicht und Weg zu gehen, zu stehen, siehst den Baum, und dort an einem sonst kahlen Ast hängt ein Blatt im Wind. Der Wind spielt damit wie ein kleines Kind, das dagegen tritt. Schwingt es durch die Luft, obwohl der Winter bereits ruft. Er trieft vor Verzweiflung, unglaublich traurig, ein Namensblatt, es schwingt im Wind. Fang es, fang es doch, doch bitte fall dabei in kein Loch. Fang es, ich glaub an dich, du wirst es schaffen, sicherlich. Fall nicht um, greif es dir, das Blatt im Wind, es gehört nur dir. Dreh dich um, tanz mit ihm, tanz mit mir, tanz mit dir, du bist ein Blatt im Wind. Dreh dich zum Schatten, dreh dich zum Licht, scheiß es nicht, was ist zu erwarten. Und wenn es wittert, der Sturm mit dir ein Lied, es singt der Sturm ein Lied von einem einzelnen braunen Blatt, das im Herbst im Winde wog, bis Vater Most in die Lande zog. Das Blatt im Wind, es fliegt davon. Es fliegt davon.